ohne Zweck. Das beste Schwert, das je ich geschweißt, in der Riesenfäusten hielt es fest. Doch dem ist geschmieden, der schwedische Knabe, er klickt und schmeißt es entzwei, als schüflich Kindergeschmeid. Trotzt er mir nicht, könnt ich die starken Stücke schweißen, die meine Kunst nicht zu kitten weiß. Könnt ich den kühnen Schmieden meiner Schmach gelangt ich allon. Kindischer Kraft, erlege Wulf Hafners Leib, des Nibelungen Ring erringe ich mir. Nur ein Schwert taugt zu der Tat, nur Notum nützt meinen Neid, wenn Siegfried zärtlich schwingt. Und ich kann nicht schweißen, Notum das Schwert. Zwangvolle Plage, Mühe ohne Zweck, das beste Schwert, das je ich geschweißt, die taugte sie zu der einzigen Tat. Ich tappere und hämmere nur, weil der Knabe es heischt. Er klickt und schmeißt es entzwei,